schön und hell. Dann kommt mir schwer die Augen rot. Wie war sie gestern, die war mein Tod. Um mich jetzt erst einmal frisch zu machen, muss ich eine Nase, ist nicht mehr krachen. Fresse, Ficke, Werte, Kicke, Raufen, Saufen, Frauen kaufen. Fresse, Ficke, Werte, Kicke, Raufen, Saufen, Frauen kaufen. Fresse, Ficke, Werte, Kicke, Raufen, Saufen, Frauen kaufen!